Was wirkt der Heilige Geist in der Kirche? Ganz wichtig, auch heute, dass man das klar vor Augen hat, weil die Kirche ja nichts Wesentliches ändern kann, sich immer gleich bleibt. Der Heilige Geist belebt die Kirche mit seiner Gnade und seinen Gaben, wie die Seele den Leib belebt, die Menschen heißt es. Ja, Materie und die Form, es ist ja ein gewisser Bezug hier auch. Ähnlich ist es bei der Kirche. Der Heilige Geist ist gleichsam die Seele der Kirche, das, was die Kirche eigentlich belebt, die das eigentlich das Leben gibt, das geistige, das übernatürliche Leben, aus dem die Kirche ja wesentlich besteht. Er festigt in ihr das Reich der Wahrheit und der Liebe. Beides gehört zusammen. Die Wahrheit des Glaubens und die Betätigung des Glaubens durch die Werke der Gottes- und Nächstenliebe. Und darüber hinaus noch, er steht ihr bei, beständiger Beistand Christi durch den Heiligen Geist, den er der Kirche gesendet hat, wie oben gesagt, damit sie ihre Kinder sicher auf dem Weg zum Heil führe. Ja, deswegen ist die ganze Rede von der sündigen Kirche, von der beschmutzten Kirche und so weiter, von der irrenden Kirche, irrenden heretischen Papst, ein Unding, wenn man es auf dieser Ebene nimmt. Der Beistand des Heiligen Geistes der Kirche gegeben, damit sie ihre Kinder sicher auf dem Weg zum Himmel führen kann, sagen wir Kirche. Jetzt den Katholiken eine schlechte Liturgie, falsche Glaubenslehre gegeben und was weiß ich noch alles. Es kommt eben nicht von der Kirche. Die einzige katholische Antwort und Lösung ist eben, dass man sagt, nein, das kommt nicht von der Kirche. Das ist eben gerade nicht mehr von der Kirche. Diese Dinge kann nicht von der Kirche sein, weil sie ja sicher unter dem Beistand, dem beständigen Beistand des Heiligen Geistes, sicher all ihre Kinder auf dem Weg zum Himmel führt und nicht in den Abgrund. Das kann die Kirche nicht. Menschen im Namen der Kirche können die Leute in die Irre führen, aber sie vertreten nicht die Kirche. Das ist halt die katholische Lösung der Frage, die einzige, der jetzigen Situation. Der Papst, der Heresie lehrt, der als Papst der auftretend erscheint, der Heresie lehrt, spricht nicht im Namen Christi. Er ist ein Mietling, aber nicht der gute Hirt. Er ist der Drache, aber nicht das Lamm Gottes. Sollte eigentlich klar sein. Ist eigentlich ganz einfach, aber den meisten doch nicht klar. Der Heilige Geist belebt die Kirche mit seiner Gnade und seinen Gaben, wie die Seele den Leib belebt. Er festigt in ihr das Reich der Wahrheit und der Liebe. Beides gehört unzertrennlich zusammen. Er steht ihr bei, damit sie ihre Kinder sicher auf den Weg zum Himmel führe.